möchte ich einen kleinen Fass machen. Ich arbeite seit 2005 ungefähr mit Vogelpfeifen und Gaulenpfeifen, um meine Stimme zu maskieren und zu verfremden. Also mich hat schon immer Vogelgesang interessiert, die Phrasierung, das plötzliche Abbrechen von kurzen Melodien, die Vielstimmigkeit. Ich habe irgendwann von meinem Vater eine Kasse Vogelpfeifen geschenkt bekommen, vor 15 Jahren. Der lag dann ganz lange rum und irgendwann habe ich angefangen, die einfach zu benutzen. Und dann sind es immer mehr geworden. Ich benutze teilweise auch die Pfeifen von Murilo Coelho, einem brasilianischen Manufaktur. Die benutzt Kabel auch in Bestialum und da glaube ich. Das sind diese hier. Das ist ein Kasten mit 35 Vogelpfeifen. Ich habe jetzt hier einige ausgesucht. Ich habe CD-Projekt und Abendvogelprojekt mit diesem Stück mit Vogelpfeifen. Da wollte ich jetzt einige vorspielen. Ich sollte die mal und in der Zeit spiele ich mal eine Minute von einem Quartett Animal Nacht, was ich in Berlin mit Olby, der Trompeterin, Olaf Hochherz, Elektronik und Felicity Mangan, die Recordings habe. Wir beschäftigen uns mit Tierstimmen und dieser Verbindung von Tierstimmen, Elektronik, Instrument und der menschlichen Stimme. Davon noch eine Minute. Thank you. Thank you. Ja, das war die Ausblendung aus der Präsentation, dem Mitschnitt der Präsentation von Ute Wassermann vom 12. September 2014 im Centro Soziale. Die Klangqualität der Aufnahme ist leider nicht so toll. Möglichkeiten, mehr über sie zu erfahren, bestehen auch im Netz unter der Webadresse www.femmesavantes mit Bindestrich dazwischen .net/lesfemmesavantes /Ute-Wassermann. Da gibt es dann sicher auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel eine CD zu bestellen oder Tracks zu kaufen in verschiedener Form und mehr über ihre Aktivitäten, ihre Tätigkeit und ihre Arbeit zu erfahren. Die Präsentation 43, die wir gerade gehört haben mit Ute Wassermann, war Teil eines längeren Blogs, der im Herbst dieses Jahres stattfand und noch stattfinden wird. Gestern hat Thomas Lehn in der Präsentation 44 im Theater im Zimmer über sein Spiel auf dem Analog-Synthesizer in improvisatorischen oder auch komponierten Zusammenhängen gesprochen. Und am 19. November, Mittwoch, 19. November um 21 Uhr, spricht Michel Gillon in der Präsentation 45 in der Hörbar Brigittenstraße 5 im Hinterhof, also in den Räumen, die auch unter B-Movie bekannt sind, über das Arbeiten an Musik konkret. Er ist einer der sozusagen Schüler, Assistent war er selbst bei Pierre Schaeffer am Pariser Conservatoire National de Musique und hat dann eine eigene Form des Komponierens von Musik konkret Stücken entwickelt, die er konkret Melodramas nennt. Eine Form des Dramas, die er 1972 mit Le Prisonnier du Son eingeführt hat. Und darüber wird Michel Gillon am 19. November ab 21 Uhr in der Hörbar sprechen. Informationen darüber gibt es wie immer unter der Webseite www.vamh.de, also der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg, unter dem Menüpunkt Präsentationen. Da sind dann auch wenige Tage nach der Präsentation die Videoaufnahmen verlinkt von den Präsentationen, sodass man sich das in Ruhe alles nochmal angucken kann und seine Gedanken oder seine Ideen damit entwickeln kann. Die Sendung heute begann mit einer Originalaufnahme des Vogels Arari pepipra, der zu der Familie der Schnurrvögel gehört. Und Anlass dafür, den Vogel hier vorzustellen, war eine CD, die aktuell erschienen ist, herausgebracht von Birgit Ulher und Gregory Büttner auf dem CD-Label Hideous Replica, einem englischen Label. Die Webseite davon ist Hideous, also ist ein bisschen missverständlich vielleicht zu verstehen. Ich buchstabiere es mal. Hideous Replica mit c.ko.uk. Das ist die Webseite des Labels und einfacher geht es über die Webseite der Klingding-Sendung, der heutigen Klingding-Sendung, die Links zu finden. Die Webseite hat die Adresse www.hierunda.de/klingding.html. Da sind dann die ganzen Links zu dem, was ich heute vorstelle, abgelegt und man kann sich das in aller Ruhe dann nochmal angucken. Welche Tracks sprach ich denn an oder welche habe ich angespielt? Nun, der titelgebende und erste Track der CD von Birgit Ulher und Gregory Büttner, beide improvisieren, haben Improvisationen aufgenommen und Birgit Ulher spielt mit Trompete, Radio, Speaker und Objekten und Gregory Büttner mit Computer, Speaker, Objekten und Fan, also jetzt nicht als Freund oder begeisterter Anhänger, sondern als Lüfter, als kleiner Lüfter zu verstehen. Bei Gregory Büttner ist es der Computer, der Klänge in den Lautsprecher bringt und die, da die Lautsprecher offen sind, also ihrer Verkleidung entledigt, hat er die Möglichkeit und die benutzt er auch, um mit verschiedenen Objekten auf den Lautsprechern die Klänge, die in, durch die Lautsprecher kommen, von dem Computer zu verändern, zu manipulieren oder was dazu zu bekommen. Birgit Ulher in gewissem Sinn hat eine ähnliche Arbeitsweise, dass die Trompete natürlich ein ganz anders gearteter und mit ganz anderen Möglichkeiten ausgestatteter Klangerzeuger ist und gleichzeitig packt sie kleine Lautsprecher in die Dämpfer und hält sie gegen die Trompete und durch das verschiedene Drücken der Ventile entstehen unterschiedliche kleine Hallräume in der Trompete, die sie dann mischen mit den Klängen auf der Trompete. Nun also der erste Track von der CD Arari Pepipra mit dem gleichen Titel. Thank you. Harari Pipitpra, der Vogel, als titelgebend für den Track, gerade gespielt von Birgit Ulla und Gregory Büttner. Harari Pipitpra ist ein kleiner Vogel, ca. 14,5 cm groß, entweder weiß, schwarz und kaminrot gezeichnet oder überwiegend olivgrün, je nach Geschlecht, und lebt im Süden des Bundesstaates Ceará im Nordosten Brasiliens, in einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet in der Region des Capada do Araripe, daher vielleicht auch der Name. Eine gefährdete Vogelart, der es ähnlich geht wie dem nächsten Tier, das titelgebend ist für den Track. Chaco Pecari ist eine südamerikanische Art der Nabelschweine, die auch dem Aussterben anscheinend. Nein, die ist schon ausgestorben. Der Harari Pipitpra ist bedroht, ist erst 96 entdeckt worden und 98 wissenschaftlich beschrieben. Und es gibt wohl nur noch wenige Tiere davon. Bei dem Chaco Pecari ist es ähnlich, lebt allerdings woanders, in der Nähe in Paraguay, Südostbolivien und Nordargentinien. Ein Schwein, das nicht gerade sehr groß ist, so in der Größe ungefähr eines mittelgroßen Wildschweins. Und gut, die Tiere sind jetzt im Endeffekt für die CD nicht gestaltend wichtig, aber ich fand es eigentlich eine ganz interessante Geschichte, über den Umweg einer CD etwas über das Schicksal von manchen Tierarten zu erfahren. Gut, ich wollte aber eigentlich weitergehen bis zum letzten Track der CD. Der hat den Titel Cuprey. Cuprey ist, da ich gerade dabei bin, ein Tier, das es nicht mehr gibt, eine Art Wildrind, das in den 60er Jahren ungefähr ausgestorben ist, lebte in den Regenwäldern Südostasiens, also im Dreiländereck von Kambodscha, Laos und Vietnam. Und der letzte Track der CD Harari Pipitpra hat eben diesen Tiernamen gewählt, und den wollen wir jetzt mal anhören. Thank you. Ja, das war die Aufnahme des letzten Tracks von der CD Araripipipra. Sie hatte den Titel Kuprey. Kuprey, also das, die CD mit den verschiedenen Tierarten, die bedroht, ausgestorben oder nahe da dran sind. Nun zum letzten 20 Minuten der heutigen Klingding-Sendung, ein Track, der länger geht, 28 Minuten insgesamt, wird wahrscheinlich nicht ganz ausgespielt werden können und entstanden ist vor gut einem Monat, am 5. September 2014, hatte Gunnar Letto eingeladen zu den Frequenzgängen 44. Die Frequenzgänge 44 war, Frequenzgänge ist eine Konzertreihe im Linken Laden, seit ein Dreivierteljahr im Linken Laden, vorher in den Gängeviertel, daher auch der Name. Und als auswärtigen Musiker aus Köln war eingeladen Simon Kamata. Simon Kamata lebt im Raum Dortmund-Köln, ich weiß es nicht genau, und hat Schlagzeug, spielt er seit einigen Jahren, hat das auch studiert, Jazz, und spielt in verschiedenen Ensembles, unter anderem The Dorf, Kamata Monk, Gnu mit Ausrufezeichen und in diversen Improvisationsprojekten. Außerdem arbeitet er öfters an Theatermusiken. Neu erschienen ist eine Solo-CD von ihm, ich glaube bei Another Tempre, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Am besten auch wieder die Links, die ich vorher schon angesprochen habe, auf der Klingding-Seite anklicken und sich darüber informieren. Die musikalischen Voraussetzungen waren ein bisschen anders. Gregory Büttner und ich, Heiner Metzger, wir kennen uns, Gunnar Letto und ich, Heiner Metzger, wir kennen uns ganz gut seit durch viele Konzerte, die wir zusammen gespielt hatten. Simon Kamata kannte ich als Musiker in Zusammenspiel, Zusammenhängen bisher nicht. Es war dann so, dass bei dem Konzert Simon zuerst ein Solo gespielt hat und danach gab es so ein sogenanntes Ad-Hoc-Trio, also ohne vorher gespielt zu haben, spielten wir dann zusammen und ich finde, dass eine ganz gutes Stück daraus entstanden ist und deshalb auch die Einspielung heute in der heutigen Klingding-Sendung. Nur kurz zur Information. Gunnar Letto spielt Elektrobass mit Erweiterung, Präparation und den Einsatz von Effektgeräten. Er war gerade unterwegs mit Koran Erl, den ich, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr vorgestellt hatte hier oder fast von, ja, ungefähr vor einem Dreivierteljahr. Ein Musiker, der Laptop und ja, so Interfaces spielt. Er ist ein elektronischer Musiker aus Istanbul. Gunnar Letto ist weiter unterwegs mit in einem Duo mit Gary Ruser aus USA und Robert Klammer, der sicher einigen bekannt ist, Electronics aus Hamburg und organisiert die Konzertreihe Frequenzgänge seit 2010. Ich spiele in dem Zusammenhang wieder das Soundtable mit Objekten. Die Objekte waren hauptsächlich Styropor-Objekte, Simon Kamata Percussion und kleinere Percussion-Instrumente, die er für sich zum Teil selbst gefunden hat. Ja, und jetzt die Aufnahme, die also vor circa 6 Wochen entstanden ist und mittlerweile auch zu kaufen ist auf der Bandcamp-Webseite. Am besten die Links, die ich vorher angesprochen habe, durchklicken. Dann ist es leicht zu finden unter www.hierunddaa.de/klingding.html. Jetzt der Track. Thank you. Thank you.